Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 27. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Gott segne dieses Wort. Friede in Christus. In diesem Bibelvers hier aus dem Johannesevangelium im 14. Kapitel, Vers 27, lernen wir mehr, was es denn heißt, was Friede in Christus bedeutet. Und Jesus ist hier in Kapitel Johannes 14, 15 und 16, spricht er den Jüngern und uns oder erklärt uns auch, er zieht uns mehr vom Heiligen Geist, also die dritte Person der Dreifaltigkeit. Und Jesus Christus ist noch gar nicht am Kreuz gestorben hier, noch gar nicht und dann noch gar nicht wieder auferstanden. Aber das kommt alles noch ganz gar nicht mal so weit weg hier von dieser Bibelpassage. Und das macht uns Mut, denn dadurch, dass er wieder auferstanden ist und dann in den Himmel gefahren ist und uns den Heiligen Geist dann geschickt hat, wie er hier auch verspricht, in Kapitel 14, 15 und 16 Johannes, haben wir dann Friede in Christus. Und wichtig zu verstehen ist, dass wir außerhalb von Jesus Christus keinen Frieden haben werden. Warum ist das so? Denn wie wir in der Bibel erfahren und lesen, haben wir ja schon von unseren irdischen Vorfahren, ja, echte Menschen, echte Situationen, Adam und Eva, sind wir dann aus dem Garten Eden verbannt worden, aber eben getrennt worden von in der Gegenwart, von Gottes Gegenwart getrennt. Und das ist das, was wir in unserem Herzen haben, es fehlt also ein Stück in unserem Herzen. Und leider ist es so, dass viele Menschen versuchen, diese Lücke, dieses Loch im Herzen sozusagen zu füllen mit Sachen, Dingen, Beziehungen, Idolen, ja, also Objekte, die dann irgendwann verherrlicht werden, was auch immer, ja, oder mit Reichtum, mit Geld und mit Macht und all dem. Aber wie uns der Text hier sagt, ist der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Also die Welt kann diese Lücke nicht schließen. Nur unser Jesus Christus kann das. Und so kann man eben also viele Menschen leider auch, oder einige Menschen, die nicht zu Christus kommen, die Christus ablehnen, haben dann keinen Frieden. Und nicht nur das. Letztendlich ist dann die ewige Trennung die Folge, ja, von Gott, nicht nur jetzt hier im irdischen Dasein, sondern in aller Ewigkeit. Und ja, Menschen durch ihren freien Willen, die Gott ablehnen, sind dann auf Ewigkeit von Gott getrennt. Und was wir dann Hölle nennen, ja, Menschen schicken sich also selber in die Hölle. Und das ist nochmal zu lesen in Johannes, drittes Kapitel, 16 bis 21. Das habe ich ein paar Mal schon erwähnt, aber lest es nochmal durch. Das ist nicht unser Herr. Unser Herrgott möchte, dass alle Menschen zu ihm kommen, aber das geht nur durch unseren freien Willen, die wir als reue Sünder zu Christus kommen. Und in Johannes im dritten Kapitel, 16 bis 21, erklärt unser Jesus Christus uns das nochmal, was es damit auf sich hat. Also lest das nochmal durch, ganz wichtig. Und ja, auf der anderen Seite, als wir, die wir Friede in Christus haben, und eine persönliche Beziehung mit Christus eingehen, als reuige Sünder uns von der Sünde abwenden und Christus uns hilft, durch den Heiligen Geist in unseren Herzen von der Sünde loszulassen, heißt nun nicht, dass wir keine Sünde mehr begehen. Ja, wenn wir Sünde begehen, dann gestehen wir ihm das sofort ein, gehen sofort wieder zu Jesus Christus, sagen ihm, dass wir gesündigt haben und in Reue, dass wir uns abwenden von der Sünde, und er hilft uns dann. Das können wir in eigener Kraft gar nicht tun. Das tut der Heilige Geist für uns, Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Und ja, somit haben wir Friede in Christus. Die Lücke ist sozusagen, ist zwar noch da, aber sie ist geschlossen durch das, was der Heilige Geist in und durch uns tut, in unseren Herzen. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Aber wir haben alle, die wir zu Christus kommen als Christen, nicht nur, dass wir sagen, dass wir Jesus folgen, sondern wirklich Jesus folgen, haben wir dann Friede in Christus und haben zwar dieselben oder ja auch dieselben Schwierigkeiten, Probleme, ja, Leid, Kummer, Sorgen, Not auch wie alle anderen Menschen, aber wir haben Hoffnung und vor allem Friede und das auch nur in und durch Christus. Und lest nochmal durch, geht, das war jetzt eben aus der guten, das war aus der Neues Leben Bibel hier, aus dem paraphrasiert, die Luther-Übersetzung 1984, Luther-Bibel 1984, auch noch super. Geht mal da rein, lest nochmal durch. Also das ist dann anders dargestellt im Kapitel Johannes 14, 27, Luther-Bibel 1984. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Gott segne dieses Wort. Und so hilft das dann nochmal hier zu verstehen, Frieden in Christus. Geht mal in diese verschiedenen Übersetzungen rein. Seid wachsam, es gibt manche Übersetzungen, die biblisch klingen oder ja scheinbar mit Christus zu tun haben oder manche Leute nutzen auch das aus, dass sie dann kommen mit einer Bibel, die zwar koscher ist sozusagen, aber haben dann, oh, wir haben hier noch eine andere Bibel, hier ist die echte Wahrheit, sofort weg, raus da, das hat mit Jesus Christus nichts zu tun, da ist Bösartigkeit, da ist das Böse schon da. Also, haltet euch mal hier an die Lutherbibel 1984 und die Neues Leben Bibel, also paraphrasiert, damit die beiden, und dann könnt ihr vergleichen und mal gucken, wie das da geschrieben steht. Also, das ist Friede in Christus. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass wir Friede in dir haben können, wir, die wir zu dir kommen als reue Sünder. Und du hast uns dein Wort gegeben. Und hier vor allem im Johannes-Evangelium im 14., 15. und 16. Kapitel erzählst du uns alles vom Heiligen Geist, den du uns geschickt hast, ja, nach deiner Auferstehung und Himmelfahrt. Und es ist genauso gekommen, wie du gesagt hast. Und alle, die wir als reue Sünder kommen, wir beten, dass wir alle in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen und der Heilige Geist uns hilft auf unserem Lebensweg und auch in aller Ewigkeit, dass wir mit dir verbunden sind. Und dafür danken wir dir. Das ist echter Frieden, das ist wahrer Frieden und nicht, was die Welt verspricht und nicht halten kann. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.